WDR 5. Neugier genügt. In the summer of 2012, this city put on a triumphant performance. An event that sold London to the world. Londons Oberbürgermeister Boris Johnson präsentiert sich gerne als Optimist. Keine Herausforderung ist zu groß, kein Problem so erdrückend, dass der konservative Politiker darin nicht ein wunderbares Potenzial erkennen und in kernige Marketingsprüche verpacken kann. Hier schwärmt Johnson, dass Londoner Tolles leisten, wenn sie sich gemeinsam eine Herausforderung stellen. Das hätten die Olympischen Spiele vor 3 Jahren gezeigt. Genauso eine Herausforderung sei auch die wachsende Einwohnerzahl. 2030 würden voraussichtlich 10 Millionen Menschen in der Hauptstadt wohnen. Was für ein Potenzial! We're going to need at least 400,000 new homes in the next 10 years. Der Oberbürgermeister mag sich mit Olympia und Wirtschaftswachstum brüsten. Wer im Mai seine Nachfolge antreten möchte, wird sich im Kommunalwahlkampf dem wachsenden Unmut vieler Hauptstadtbewohner über explodierende Immobilienpreise und Wohnungsmangel stellen müssen. Fast täglich bringt die Presse Schlagzeilen der Superlative. Mini-Studio in King's Cross für 900 Euro Kaltmiete angeboten und noch am gleichen Tag vermietet. Frühere Dreizimmer-Sozialwohnung in South Kensington für 1,4 Millionen Euro verkauft. Bisher teuerstes Londoner Apartment wechselt für 198 Millionen Euro den Besitzer. Durchschnittliche Kaltmiete für eine Dreizimmerwohnung in der Hauptstadt auf 2216 Pfund gestiegen. 2216 Pfund entsprechen übrigens 3150 Euro. Dazu kommen Gemeindesteuer, Strom, Wasser und Heizungsgebühren. Die durchschnittliche Warmmiete für 3 Zimmer Küche Bad liegt somit bei mindestens 3.500 Euro. Seit 2011 sind die Mieten in London durchschnittlich um 15,3% gestiegen und doppelt so hoch wie im Rest Englands. We're looking out across London's skyline from the Shard. Von hier oben aus sieht man links sehr gut das neue Hochhaus Shard. Weiter links davon das Kunstmuseum Tate Modern. Dahinter dann ein riesiges neues Apartmentgebäude, das auch Damenrasierer genannt wird. Peter Rees war bis vor einem Jahr oberster Stadtplaner der City of London. 30 Jahre lang organisierte und überwachte er den Um- und Neubau vor allem von Bürogebäuden im Finanzdistrikt. Rees schwärmt von London als seiner großen Liebe. Wir stehen auf dem Dach von One New Change, ein schickes, unter Rees Aufsicht gebautes Einkaufszentrum nicht weit von der St. Paul's Kathedrale. Der Architekt und Stadtplaner blickt über die Londoner Skyline, aus der zig Baukräne herausragen. Von hier kann man die neuen Hochhäuser gut sehen. Das sind fast alles Apartmenttürme, Investitionsobjekte. Schauen Sie mal, das Bauprojekt auf der anderen Seite der Themse mit einem Kran obendrauf. Da setzen Sie 11 Stockwerke auf ein Bürogebäude, das noch sehr gut in Schuss war. Daraus machen Sie jetzt 0815-Wohnungen. Es ist nicht so, als würde in der britischen Hauptstadt kein Wohnraum geschaffen. Im Gegenteil, auf dem gesamten Stadtgebiet wird überaus intensiv gebaut. Doch Angebot und Nachfrage stehen in keinem Verhältnis zueinander. Denn die meisten Bauherren konzipieren ihre Projekte am Bedarf gering- und normalverdienender Londoner vorbei. Im vorigen Jahr sind in London so viele Wohnungen gebaut worden wie seit 20 Jahren nicht. Bauherren haben also weiterhin großes Vertrauen in den Markt. Die Preise steigen weiter. Wir hatten ein paar sensationelle Zahlen. In der Londoner Innenstadt kostet eine Eigentumswohnung zum Erstbezug durchschnittlich jetzt mehr als 1 Million Pfund. Das ist für Normalsterbliche natürlich nicht zu bezahlen. Wir wissen, dass unter den Top-Endkäufern viele internationale Investoren sind, aus Russland und dem Nahen Osten zum Beispiel. Nadia El-Ghamri ist Redakteurin bei der Immobilienfachzeitschrift Estates Gazette. Na klar, sagt sie. Wer als Durchschnittsverdiener in London ein Häuschen oder eine familientaugliche Wohnung kaufen möchte, der kommt mindestens 10 Jahre zu spät. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der Durchschnittspreis einer Immobilie hier jetzt 11-mal so hoch wie das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Londoners. Vor 10 Jahren war es noch 8-mal so hoch. Im Rest Englands hat sich das Verhältnis seit 10 Jahren nicht verändert. Da liegt es bei etwa 6:1. Und da jetzt in London immer mehr Leute mieten statt kaufen, werden wohl auch die Mieten weiter steigen. Um die U-Bahn-Station Aldgate sind auch am Wochenende Arbeiter mit schwerem Gerät am Werke. Zwischen riesigen Baugruben und gesperrten Straßen warten fensterlose Altbauten auf den Abriss. Dazwischen eine Kirche mit dem exzentrischen Namen St. Botolph without Aldgate, St. Botolph ohne Aldgate. Und tatsächlich wirkt es so, als sei dem Kirchlein sein Stadtteil verloren gegangen. Aldgate ist tiefstes East End. Hier verläuft die Grenze zwischen dem Finanzdistrikt, der City und dem Stadtbezirk Tower Hamlets. Seit der Ankunft der Hugenotten im 18. Jahrhundert haben in der östlichen Innenstadt Flüchtlinge und Migranten eine erste Bleibe gefunden. Zuletzt Einwanderer aus Bangladesch und afrikanischen Ländern. Im Schatten der Glas- und Stahlfassaden von Banken und Versicherungen, enge Straßen, heruntergekommene viktorianische Häuschen, alte Fabrikhallen und 5- bis 6-stöckige Wohnblöcke, die meisten in den 1930er und 50er Jahren als Sozialwohnungen errichtet. Sonntags kommen Touristen und Einheimische hierher, um auf dem traditionellen Petticoat Lane Market zu stöbern. I'm Jared Sanderson and I'm part of a group of residents who is leading the campaign. Against the demolition, basically. Jared Sanderson wohnt seit 6 Jahren 2 Straßenzüge vom Petticoat Lane Market entfernt, im Holland Estate, einer Ansammlung von 50er-Jahre-Blöcken aus roten Ziegelsteinen. Die Siedlung wirkt luftig. Zwischen den Gebäuden liegen gepflegte Rasenflächen. They took over the estate from Tower Hamlets Council in 2006. In seiner 2-Zimmer-Wohnung mit selbstverlegtem Laminatboden und moderner Einbauküche erzählt der 42-jährige Jared, wie die gesamte Siedlung vor 9 Jahren von der Stadtbezirksverwaltung Tower Hamlets an eine Wohnungsbaugesellschaft abgegeben wurde, unter der Bedingung, dass die Gebäude saniert würden. Geschehen sei dann nichts, bis die Gesellschaft, die rund 600 Bewohner im vorigen Jahr mit einem Brief über ihre Pläne informierte, die Siedlung abzureißen und hier neue Apartmenthäuser hochzuziehen. Seitdem machen Anwohner gegen die Pläne mobil und haben eine Bürgerinitiative gegründet. Eine von vielen, die in der Metropole gegen den Abriss von Siedlungen protestieren. Denn es werden immer weniger Sozialwohnungen gebaut. Stattdessen schmieden Stadtteilpolitiker und Wohnungsgesellschaften fleißig Pläne, alte Gebäude abzureißen, durch größere zu ersetzen und dann möglichst viele der neuen Apartments zu Marktpreisen zu verkaufen. Aus alt mach neu. Das muss angesichts des desolaten Zustands vieler britischer Wohnkomplexe nicht schlecht sein. Aber wo bleiben in dieser schönen, neuen und teuren Welt die alteingesessenen Bewohner? So yeah, things do need repairs, things need bringing up to modern standards. Die Gebäude im Holland Estate seien gut in Schuss. Nur einige Dächer müssten ausgebessert, in einigen Gängen der Putz erneuert werden. Warum nicht modernisieren? Warum stattdessen ein Plastikhochhaus für Reiche hochziehen? Jared hat in den letzten Monaten schätzen gelernt, wie nachbarschaftlich und solidarisch es im Stadtteil zugeht. Doch das East End stehe unter gewaltigem Druck. Seit etwa 2 Jahren regt sich in immer mehr Londoner Siedlungen mit Sozialwohnungen erbitterter Widerstand gegen den Komplettabriss. Mieter und Aktivisten sprechen von Profitgier, Spekulation, Gentrifizierungswahn und undurchsichtiger Planung. In neuen Mietshäusern entstehen fast immer auch Eigentumswohnungen, die auf dem freien Markt verkauft werden. Wenn unterm Strich weniger preiswerte Mietwohnungen übrig bleiben als vorher, geben Bezirksbehörden und Unternehmen der britischen Regierung die Schuld. Wer für den Bau preiswerter Quartiere keine Zuschüsse bekomme, müsse ihn eben über den Verkauf von Eigentumswohnungen finanzieren. Kritiker sagen, dreiste Unternehmer tricksen bei Verhandlungen mit unbeholfenen Mitarbeitern der Bezirksverwaltungen, um vorgeschriebene Quoten für preiswerte Mietwohnungen bei neuen Projekten zu umgehen. So there's a lot of Victorian properties. You can see this one here. Robin Chatwin ist seit 26 Jahren Makler und als Bereichsleiter des Unternehmens Savills für Verkauf und Vermietung von Immobilien im Londoner Süden verantwortlich. Er sei wirklich froh, dass die Konservativen die Wahlen im Mai gewonnen haben. Das bringe Stabilität für den Immobilienmarkt. Aber auch Chatwin gibt zu, dass die Preise die alteingesessenen Bewohner der Hauptstadt vor sich hertreiben. When I first came to London, there was a huge community south of the river that has moved out. Ich bin vor 30 Jahren nach Südlondon gekommen und die meisten meiner damaligen Nachbarn sind inzwischen Richtung Stadtrand gezogen, weil sie sich etwas anderes nicht leisten können. Jetzt ziehen viele Leute von Nordlondon in den Süden der Stadt und von dort machen sich wiederum viele auf in Bezirke wie Brixton und Peckham, in denen bis vor kurzem niemand gerne wohnen wollte. Ich kenne Leute, die 1,5 bis 2 Stunden mit Zügen, Bussen und Bahnen zu ihren Arbeitsplätzen unterwegs sind. Aber auch das Pendeln kostet natürlich viel Geld. Viele Investoren sehen den Immobilienmarkt hier als eine Alternative zu Aktien. Manchmal lassen sie ihre Wohnungen leer stehen, andere vermieten. Wieder andere investieren in Neubauprojekte, machen bis zum Richtfest schon 20%, 30%, 40% Gewinn und verkaufen gleich wieder. Und Normalsterbliche, die gerne eine Eigentumswohnung hätten? Die aktuell niedrigen Zinsen nützen ihnen nichts, weil die Banken bei diesen Preisen wahnsinnig hohe Kapitaleinlagen abverlangen, bevor überhaupt an eine Hypothek zu denken ist. Deswegen freuen sich Makler auch über einen brummenden Mietmarkt. Doch Chatwin gibt zu, dass sich viele Londoner auch die gängigen Mieten nicht mehr leisten können. Natürlich ist es für manche Leute schwierig, diese Mieten zu zahlen. Nehmen wir mal an, 2 Leute leben zusammen. Jeder verdient ganz okay, also sagen wir 35.000 Pfund im Jahr. Zusammen 70.000 Pfund. Aber wenn man pro Woche 700 Pfund für eine Zwei-Zimmer-Wohnung zahlen muss, macht das 35.000 Pfund Kaltmiete im Jahr. Das ist die Hälfte des Einkommens. Das ist schon viel. That's an awful lot of your income that's gone just on your rental costs. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London so. People are being priced out of London, but what I think is... Christine Whitehead ist Professorin für Immobilienwirtschaft an der London School of Economics. Ja, sagt sie, es stimmt. In London passiert gerade das, was manche soziale Verdrängung nennen. Aber es gäbe eben immer noch sehr viele, die bereit seien, die steilen Mieten zu zahlen, auch wenn sie dafür die Eltern anpumpen, einen Zweitjob annehmen oder bis zum 40. Lebensjahr in einer WG leben müssten. Und es gäbe eine gut verdienende Mittelschicht, darunter auch Neu-Londoner aus Deutschland und Frankreich, die sich die Mieten oder eine Hypothek leisten können und wollen. In England werden schon seit Jahren nicht genug Wohnungen gebaut, um den Bedarf zu decken. In London gibt es immer mehr Single-Haushalte, die Bevölkerung wird älter, Zuwanderer kommen nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus anderen Regionen des Königreichs. Großbritannien ist ein zentralistisches Land. London ist Hauptstadt nicht nur der Politik, sondern auch der Medien, der Wirtschaft und des kulturellen Lebens. Und eins sei klar, die Immobilienpreise würden nicht runtergehen, nur weil massenhaft gebaut wird. Sie würden erst sinken, wenn es zu einem Crash kommt. The prices will not go down as a result of what we can build. The prices will only go down if London starts to fail as a city. The next station is Southall. When leaving the train, please mind the step between the train and the platform. Das Heim von Marcus Trower ist 12 Meter lang, knapp 2 Meter breit, etwas mehr als 2 Meter hoch und heißt Comfrey, auf Deutsch Schwarzwurz. Schwarzwurz ist ein rot gestrichenes Hausboot. Zum Zeitpunkt des Interviews liegt es im Grand Union Canal in Southall, einem westlichen Stadtteil in der Nähe von Heathrow. Do you want a tea? Marcus Trower ist 24 Jahre alt, trägt die blonden Haare vorne zum Irokesen geschnitten, hinten zu Rasterzöpfen geflochten. Er ist so etwas wie ein Aussteiger, mit abgeschlossenem Politikstudium und einem Aushilfsjob. Die Comfrey hat er vor 3 Jahren mit dem Nachlass seiner Mutter erworben. Umgerechnet knapp 24.000 Euro hat das Boot gekostet, das, er gibt es zu, einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck macht. Ich kenne durchaus Leute, die sich eine Wohnung leisten könnten, aber lieber auf dem Wasser leben möchten. Definitiv gestiegen ist die Zahl derer, die wegen der steigenden Mietpreise aufs Hausboot ausweichen. Auf Londons Kanälen tummeln sich neuerdings so viele Hausboote, dass die zuständige Behörde Alarm geschlagen hat. In den letzten 5 Jahren sei die Zahl der Gefährte um 36% auf über 3000 gestiegen. Viele Besitzer oder Mieter leben das ganze Jahr auf den Booten. Viele sind Bargee-Travelers wie Marcus Trower. Das sind fahrende Bootsleute ohne festen Anlegeplatz, schippernde Nomaden, die alle 2 Wochen den Standort wechseln müssen. Maybe I'm just a little bit more willing to travel. Ich habe damit kein Problem. Ich kann alle 14 Tage woanders hinfahren. Aber es gibt auch Feuerwehrleute, Altenpfleger im Schichtdienst und Familien mit schulpflichtigen Kindern, die auf Hausbooten leben. Für die ist das nicht so einfach, ständig einen neuen Liegeplatz anzusteuern. Viele Bootsleute hätten gerne einen festen Ankerplatz, sagt Trower. Doch die sind in London inzwischen Mangelware und entsprechend teuer. Je nach Lage kann so ein Liegeplatz bis zu 27.000 Euro im Jahr kosten. Die Lage auf den Kanälen spiegelt die Wohnungskrise in der Stadt wider, heißt es bei der Kanalbehörde. Wo leben wohl all die Leute, die in London notwendige, oft schlecht bezahlte Jobs machen? Zum Beispiel Leute, die putzen. Die müssen doch auch irgendwo wohnen. Manche von denen entscheiden sich eben für ein Boot. Manche schlafen bei den Eltern auf dem Sofa oder teilen sich mit möglichst vielen Leuten eine Wohnung. London ist eine Stadt für Reiche geworden. Stadtplaner Peter Rees wohnt selbst in einem neuen Wohnturm mit Luxus-Apartments und macht keinen Hehl daraus, dass er bald wieder ausziehen möchte. Das liegt vor allem an der unpersönlichen Atmosphäre, was wiederum mit dem Mangel an Nachbarn zu tun hat. Als er eine Eigentümerversammlung organisieren wollte, stellte Rees fest, dass viele Besitzer ein Jahr nach dem Kauf der Wohnungen noch nicht einmal den Schlüssel abgeholt hatten. Spekulationsobjekte eben. Außerdem, es ist etwas anderes, ob man im Finanzdistrikt aus Platzgründen hochbaut oder die ganze Stadt mit Türmen übersät. Die vielen neuen Hochhäuser verschandeln die Skyline. Und wenn die Wohnungen als Spekulationsobjekte leer stehen und in der Nachbarschaft keine Infrastruktur geschaffen wird, schaden sie den Stadtteilen mehr, als dass sie sie bereichern. Was gerade passiert, ist einfach ein Desaster. Rees hat kein gutes Wort über für britische Politiker, die den Städtebau in England und vor allem in der Hauptstadt der Logik des Marktes und damit internationalen Investoren überlassen. Die Regierung müsse gegensteuern und Investitionen aus Russland, China und dem Nahen Osten zum Beispiel für Wohnraumförderfonds einwerben. Damit könne man dann Mietwohnungen und Infrastrukturmaßnahmen finanzieren und nachhaltig planen. If you're going to try to harness this money from Russia, from China, from the Middle East, dann könnten sie Genehmigungen für Neubauten erteilen, die London braucht und nicht solche, die Investoren wollen. Die würden ja trotzdem Profite absahen, wenn auch nicht so hohe. Man könnte zum Beispiel niedrigere, 6- bis 8-stöckige Wohnsiedlungen bauen, die für die Bewohner und die Stadt sehr viel attraktiver sind. Wenn man eine starke und lebendige Stadt möchte, muss man Stadtplanung und die Kräfte des Marktes im Gleichgewicht halten. Davon hätten dann alle etwas. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.